بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بجنبة النام الأطلس الله زيجن هل من هاتش كاد ونظم بفيت محمد صلى الله عليه وسلم شبت سوق لس كان قوت كي أصلا الله ونشبت سوق محمد الله ستينا ونزين كزانت أست في ما هنشاء ترى هويت فايتا ام أرسن بانت من فقه بانت 1 Reinigung wir sind angekommen im dritten Kapitel die Fitra Handlungen zunächst einmal Was bedeutet Fitra überhaupt? Fitra, die Fitra ist die natürliche Veranlagung des Menschen, die ihm von Allah Azza wa Jal gegeben wurde. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ashrum min al-Fitra. Folgende 10 Dinge gehören zur Fitra. Qassu al-Sharib wa a'fa'u al-Lihya wa siwak wa istinshaqu al-Ma'i wa qassu al-Adhfar wa qassu al-Barajim wa natfu al-Ibt wa halqu al-Ana wa intiqasu al-Ma'i. Folgende 10 Dinge gehören zur Fitra, das Kürzen des Schnurrbartes, den Bart wachsen zu lassen, das Verwenden des Siwak, die Baumbürste, das Ausspülen der Nase, das Kürzen der Fingernägel, das Reinigen zwischen den Fingern, das Zupfen der Achselhaare, das Rasieren der Schamhaare und nach der Notdurft Wasser auf das Geschlechtsteil zu spritzen. Zakaria, das heißt einer der Überliefer, sagte, Mus'hab sagte, das 10. habe ich vergessen, es sei denn, Es war das Ausspülen des Mundes beim Wudu. Das nennt man auf Arabisch Madmada. Außerdem überliefert uns Abu Huraira radiallahu anhu folgendes über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fitratu khamsun au khamsun min al-Fitr al-Khitan wal-Istihtadu wa natfu al-Ibt wa taqrimu al-Adhfar wa qassu al-Sharib. Folgende 5 Dinge gehören zur Fitra. Die Beschneidung, Khitan, das Entfernen der Schamhaare, Istihdad, das Zupfen der Achselhaare, das Kürzen der Fingernägel und das Kürzen des Schnurrbartes. Nun möchten wir einige dieser Sunna-Handlungen näher betrachten. Erst einmal der Siwak. Der Siwak, was bedeutet Siwak? Was ist Siwak? Beim Siwak handelt es sich um das Benutzen des Miswak. Und auf Deutsch, Miswak ist die Baumbürste. Und die Baumbürste Miswak sind Äste von bestimmten Bäumen und früher gab es keine Zahnbürsten in dem Sinne wie heute, also musste man sich auch irgendwie die Zähne reinigen und so hat man eben von die Äste von bestimmten Bäumen benutzt und mehrere Bäume eignen sich dafür, allerdings der beste Baum dafür, der sogenannte Arak-Baum. Man reinigt damit Zähne und Zahnfleisch um Speisereste und Gerüche zu entfernen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, indem er uns versucht, dazu anzuspornen, das zu verwenden, er sagte, As-Siwaku mataharatun lil-fam mardatun lil-rab. Das Reinigen mit dem Siwak ist eine Reinigung des Mundes und eine Zufriedenstellung des Herrn oder eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala mag. Der Hukum über den Siwak. Der Siwak ist zu allen Zeitpunkten des Tages Sunnah. Das ist die Ansicht der absoluten Mehrheit der Ulama. Der Beweis hierfür ist der folgende Hadith. Laula an ashuqqa ala ummati au ala nas la amartum bis siwaki ma'a kulli salah. Würde ich es meiner Gemeinde damit nicht schwer machen, so hätte ich ihr angeordnet, den Miswak vor jedem Salah zu benutzen. Und die Salawat sind verteilt auf die Tage des Zeiten des Tages. Insofern ist dieser Hadith dafür ein Beweis. Aus diesem Hadith ergibt sich auch deutlich, dass der Siwak nicht verpflichtend ist. Denn er sagte, würde ich es meiner Oma nicht schwer machen, dann hätte ich das und das getan. Über manche Gelehrte wird allerdings trotzdem überliefert, dass sie den Siwak als Bedingung für die Gültigkeit des Salah ansehen. Das heißt, nach manchen Ulama, wenn du den Siwak vor dem Salah nicht benutzt, ist dein Salah deswegen ungültig. Und dieses weist darauf die Wichtigkeit des Siwak hin, weil man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala stellt ins Gebet und sollte mindestens ein Ansporn sein, dass man auf jeden Fall mit gereinigtem Mund vor seinem Herrn steht. Wann führt man den Siwak durch? Den Siwak führt man gemäß der Sunna unter anderem beim Wudu durch. Am besten vor dem Wudu und spätestens vor dem Spülen des Mundes, damit das Wasser auch an alle Stellen des Mundes gelangen kann. Das heißt also, wir haben den Siwak, entweder benutzen wir ihn vor dem Wudu, oder manche Ulama sagen, während dem Wudu, bevor man den Mund wäscht. Und ihn vor dem Wudu zu verwenden, ist gemäß den Überlieferungen die offensichtliche Verhandlung des Propheten alaihissalatu wassalam. Warum? Weil wir es nicht kennen aus dem Hadithen bei Bukhari und bei Muslim, in denen er alaihissalatu wassalam den Wudu vollzogen hat, dass er ihnen und dass er diesen Wudu unterbrochen hat durch die Handlung des Siwak. Und deswegen kann man ihn vorher. Taban, der Grund, warum die manchen Gelehrten sagen vor dem Reinigen des Mundes, weil man dadurch die Madmada, die Reinigung des Mundes vereinfacht und das Wasser den Mund besser reinigen kann. Das Verwenden des Siwak dient aber nicht nur zur Reinigung, sondern auch als Vorbereitung auf die edelste Ibade, in der man mit dem Herrn der Welten spricht. Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass man Siwak in der Moschee vor dem Gebet nicht anwenden soll, da es zu Blutungen kommen kann und dazu, dass man Partikel ausspucken möchte, was vor dem Gebet bzw. in der Moschee bedenklich ist. Für diese Begründung ist logischer Natur, aber wir sagen, richtiger ist, dass dies gesetzlich erlaubt ist. Denn was sie behaupten, ist nicht bei allen Miswak der Fall. Also das heißt, nicht alle Miswak, die man verwendet, führen dazu, dass man blutet. Und die Menschen unterscheiden sich darin. Und die einen sind empfindlicher als die anderen. Deswegen kann man diese Regelung nicht verallgemeinern auf alle Leute. Folglich ist der Einwand spezifischer als die Thematik insgesamt. Und spucken kann man auch in ein Tuch oder ähnliches. Das heißt also, dieser Einwand, der ist, wenn der da ist, dann könnte man höchstens sagen, wenn man den Siwak von dieser Art, von der Art so und so verwendet, dann ist das bedenklich. Oder wenn jemand schnell Zahnfleischbluten bekommt, dann ist es bedenklich und ähnlich. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verwendete den Miswak auch, wenn er nachts aufstand vor dem Nachtgebet. Hudayfa radiallahu anhu sagte: "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha qama min al-layli yashusu fahu bis-siwak." Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, wenn er nachts zum Gebet aufstand, seinen Mund mit dem Siwak zu reinigen. Und Aisha sagte, an Aisha hat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idha dakhala baytahu bada'a bis-siwak. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Betreten des Hauses immer mit dem Siwak begann. Also haben wir schon verschiedene Situationen, in denen er alaihissalatu wassalam den Siwak benutzt hat, vor dem Salah, Pflichtgebet, vor dem Wudu, vor dem Nachtgebet, wenn er sein Haus betrat. Da es auch zum Mundgeruch kommt, wenn man tagsüber schläft, ist es mustahab, den Miswak auch dann einzusetzen. Man soll immer den Mund reinigen, wenn man einen unangenehmen Geruch verspürt. Und deswegen, das ist die allgemeine Regel, die gilt also zu jeder Zeit. Manche Gelehrte sagen, dass man während des Fastens keinen Miswak benutzen soll, weil dadurch der Mundgeruch des Fastenden entfernt wird, welcher im folgenden Hadith besondere Erwähnung findet. Der Prophet alaihissalatu wassalam sagte: "Walladhi nafsi biyadih lakhulufu fami ssa'imi atyabu 'inda Allah min rih al-misk." Der Mundgeruch des Fastenden ist Allah lieber als der Geruch von Moschus. Deswegen sagen manche Ulama, dass man beim Fasten keinen Siwak verwenden soll. Das ist die erste Ansicht, die sich auf diesen Hadith beruft. Sie sagen, durch den Siwak entfernst du das, was Allah subhanahu wa ta'ala lieber mag als den Geruch von Moschus. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten besagt, dass es auch während des Fastens Sunna ist, den Miswak zu benutzen. Und sie stützen sich dabei auf diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli wudu. Wenn ich es meiner Umma nicht schwer machen würde, so hätte ich ihr angeordnet, den Miswak bei jedem Wudu zu benutzen. Und wie wir sehen hier, so haben wir, und in den meisten Versionen heißt es bei jedem Salah. Und das eine yani, passt mit dem anderen natürlich überein. Aber wie wir sehen, haben wir hier zwei verschiedene allgemeine oder umfassende Aussagen. Die eine Aussage ist dahingegen umfassend, dass sie alle Gebete umfasst. Und dass man zu allen Gebetszeiten immer den Siwak verwenden soll. Also umfasst es auch die Gebete im Ramadan am Tag. Und der andere Hadith redet vom Mundgeruch des Fastenden. Und dass dieser Allah subhanahu wa ta'ala lieb ist. Und diese Aussagen scheinen sich offensichtlich zu widersprechen in der Hinsicht, was man jetzt machen soll als Fastender, ob man den Suwak jetzt bei dem Salah benutzen soll oder eben nicht. Und deswegen haben die Ulama verschiedene Lösungsvorschläge, wie man diese Problematik löst. Das heißt, manche sagen, der Siwak solle während des Fastens ab Dhuhr nicht mehr verwendet werden, weil ab dieser Zeit der Mundgeruch einsetzt. Das ist eine Ansicht. Sie sagen, die Aussage des Propheten a.s. würde ich es meiner Gemeinde damit nicht schwer machen, so hätte ich ihr angeordnet, den Siwak vor jedem Salat zu benutzen. Sie sagen, das gemeint, dieser Hadith ist umfassend, ist arm, aber in der Zeit des Fastens macht er eine Ausnahme, und zwar ab der Mittagszeit, weil ab dieser Zeit in der Regel der Mundgeruch einsetzt. Wiederum andere sagen, sobald der Mundgeruch aufgrund des Fastens anfängt, soll man den Miswak nicht mehr benutzen. Das heißt, sie machen es nicht vom Dhuhr-Gebet abhängig, sondern sie machen es allgemein von der Veränderung des Mundes abhängig. Der folgende Hadith wäre, wenn er authentisch wäre, ein Argument, den Siwak nur vormittags zu wenden, vor dem Einsatz des Mundgeruchs durch das Fasten. Der folgende Hadith lautet nämlich, und das ist wichtig, dass man diese Hadith auch kennt, auch wenn sie nicht authentisch sind, damit, falls jemand sich darauf beruft, dann weiß man das. Er sagte in dieser Überlieferung, إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاتِ وَلَا تَاسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ. Wenn ihr fastet, dann verwendet den Siwak vormittags und nicht nachmittags. Wie gesagt, wenn dieser Hadith sahih wäre, aber große Imam wie Imam Bayhaqi sagten, dieser Hadith ist daif. Deswegen, wenn dieser Hadith authentisch wäre, dann wäre er sicherlich ein Argument. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Im folgenden Hadith wird allerdings überliefert, dass der Prophet a.s. während des Fastens den Miswak benutzte. Amr ibn Rabi'a radiyallahu anhu sagte, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أعد وما لا أحصي يستاك وهو صائم. Das heißt, ich habe den Propheten صلى الله عليه وسلم beim Fasten den Miswak so oft benutzen sehen, dass ich es nicht mehr zählen konnte. Okay, was ist mit dieser Überlieferung? Auch diese Überlieferung, sie ist umstritten. Die erste war daif, diese zweite ist umstritten. Das heißt, also was heißt das? Das heißt, große Imame, wie Imam al-Tirmidhi, rahimahumullah ta'ala, sagten diese Hadith Hassan. Aber andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, haben die Authentizität des Hadiths angezweifelt. Und deswegen, das ist auch wichtig zu wissen, dass die Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, es gibt welche, die eindeutig authentisch sind, und es gibt welche, die eindeutig unauthentisch sind, und es gibt welche, die nach manchen Gelehrten authentisch sind, nach manchen nicht. Und das kann verschiedene Ursachen haben, unter anderem die Regeln, die Grundregeln, genauso wie es im Fiqh verschiedene Madhabs gibt, die Hanafiten, die Schafi'iten und so weiter. Genauso gibt es auch im Hadith-Wissenschaften auch verschiedene Madhabs. Und die auch dann zu unterschiedlichen Ergebnissen teilweise im Detail führen. Okay, das heißt, dieser Hadith wäre ein Beweis, doch auch hier ist die Authentizität umstritten. Nichtsdestotrotz sind die Hadithe über die Vorzüglichkeit des Miswak allgemein gehalten und sprechen nicht von einer Jahres- oder Tageszeit. Von daher darf man den Siwak zu jeder Zeit verwenden, das heißt auch wenn man fastet. Man achte jedoch darauf, dass das während des Fastens keine Partikel des Miswak in den Magen gelangen, denn dadurch wird das Siyam ungültig, doch Allah weiß es am besten. Es gibt noch eine andere Sache, auf die manche Ulama hingewiesen haben, und zwar, sie sagen, es gibt eigentlich gar keinen Widerspruch zwischen diesen beiden Hadithen. Und zwar der erste Hadith, der uns dazu aufmuntert, den Siwak zu verwenden, zu jeder Zeit, zum Fasten als auch wenn wir nicht fasten. Und der andere Hadith, der besagt, dass der Mundgeruch des Fastenden Allah lieber ist als der Geruch von Moschus. Sie sagen, denn durch die Verwendung des Siwak wird der Mundgeruch gar nicht beseitigt. Die Ursache des Mundgeruches befindet sich nämlich im Magen, und durch den Siwak wollen wir lediglich die Unreinheit im Mund beseitigen. Und das ist richtig. Und wenn diese Überlieferungen auch vom Propheten Sassanem alle sind, so können sie sich auch gar nicht widersprechen. Und vielmehr ist es ein Hadith, oder dieser Hadith ist für uns ein Ansporn zu fasten und ein Ansporn, die unangenehmen Sachen im Fasten wie den Mundgeruch auszuhalten. Wie man dir sagen würde, wie wenn man dir sagen würde, wenn du fastest und du hungerst, dann wirst du für diesen Hunger belohnt. Genauso sagt man dir, wenn du fastest und unangenehmen Mundgeruch hast, dann wirst du dafür belohnt. Also denke nicht, dass du dafür nicht belohnt wirst. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht deswegen seine Zähne putzen dürfte oder seinen Mund Wasser benutzen dürfte oder den Siwak verwenden dürfte. Wallahu tabaraka ta'ala. Und so gibt es eigentlich keinen Widerspruch zwischen diesen Überlieferungen. Womit wird der Siwak durchgeführt? Aus dem vorangegangenen Hadith ergibt sich, dass es letzten Endes um die Reinigung des Mundes und der Zähne geht. Verwendet man also etwas anderes, wie etwa eine Zahnbürste oder sogar die Finger, erhält man ebenfalls dafür Belohnung. Den Siwak zu verwenden ist jedoch für sich selbst eine Sunnah. Also, das heißt, wenn man keinen Siwak hat, es ist trotzdem Mustahab, dass man die Zahnbürste verwendet. Dass man etwas anderes, wenn man es nicht hat, kann man sogar seinen Finger verwenden, um Unreinheiten im Mund zu beseitigen. Denn Sinn und Zweck ist die Reinigung. Der Siwak darf nicht verletzen, indem er zum Beispiel das Zahnfleisch zum Bluten bringt. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Sterben lag und nach dem Siwak in der Hand von Abdurrahman ibn Abi Bakr radiallahu anhuma verlangte, machte Aisha radiallahu anha ihn für ihn zuerst weich. Wie führt man den Siwak durch? Man darf für den Siwak sowohl die linke als auch die rechte Hand verwenden. Man hat die Wahl. Diejenigen Gelehrten, die linke Hand bevorzugen, begründen dies damit, dass bei der Entfernung von Unreinheiten grundsätzlich die linke Hand zu verwenden ist, wie im Falle von Istinja. Das heißt, sie sagen also, dass durch das Beseitigen von Unreinheiten, da man da die linke Hand verwendet, gilt das Gleiche auch für die Unreinheiten im Munde. Das ist die erste Ansicht unter den Gelehrten. Doch der Istijmar nach der kleinen Notdurft weist darauf hin, dass man für den Siwak ohne weiteres die rechte Hand benutzen darf, denn man führt führt man nach dem Urinieren den Istijmar durch. Istijmar, nicht vergessen, ist das Reinigen mit trockenen Gegensubstanzen nach der Notdurft. Führt man nach dem Urinieren den Istijmar durch, hält man ja den Stein oder das Papier mit der rechten Hand fest und entfernt so indirekt die Najasa mit der rechten Hand, ohne sie zu berühren. Ja, und das ist ja auch beim Siwak auch der Fall. Man berührt ja die Najasa nicht direkt. Wenn man nun seine Zähne reinigt, deswegen hat man hier die Wahl, der linken Hand oder der rechten Hand. Das ist die eine Sache. Mit welcher Seite beginnt man? Wenn man seine Zähne reinigt, beginnt man mit der rechten Seite. Warum? Weil der Prophet a.s. in der Regel mit rechts begonnen hat. In einer unauthentischen Überlieferung heißt es zudem: Idastaktum fastaku ardan. Wenn ihr den Siwak anlegt, dann verwendet ihn quer. Quer könnte entweder horizontal bedeuten, also quer zur Länge der Zähne, oder vertikal und somit quer zum Mund. als würde man jeden Zahn einzeln reinigen. Aber da die Überlieferung sowieso nicht authentisch ist, hat man die freie Wahl. So viel zum ersten Teil, und zwar in Bezug auf den Suwak. Das ist die erste Sunnah, die erste Fitra-Handlung, die wir heute besprechen. Wir möchten noch die zweite für heute besprechen, inshallah ta'ala, und zwar die Beschneidung. Beim Mann bedeutet Beschneidung ist Chitan. Auf Arabisch heißt Chitan. Beim Mann bedeutet die Beschneidung, dass die Vorhaut des Gliedes, also derjenige Teil der Haut, der die Eichel bedeckt, entfernt wird. Und was ist das islamische Urteil über die Beschneidung in Bezug auf den Mann? Das islamische Urteil ist, gemäß der richtigeren Ansicht, wallahu a'lam, dass die Beschneidung wajib ist. Denn der Prophet a.s. sagte zu einem Mann, der den Islam angenommen hatte, Alqi anka sha'ar al-kufri wahtatin. Das heißt, entferne die Haare des Unglaubens und, von dir und lass dich beschneiden. Und das ist eine Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Seine Anordnungen sind grundsätzlich verpflichtend. Wenn niemand zur Stelle ist, der die Beschneidung durchführen kann, nimmt man sie an sich selbst vor, wie es Ibrahim sallallahu alaihi wa sallam, der Gesandte Allahs, tat. Denn der Gesandte Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagte, Ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibn 80 sana bil qaddum. Ibrahim, Friede sei mit ihm, beschnitt sich im Alter von 80 Jahren und bediente sich dazu einer Axt. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Anordnung erst gegeben, als er schon in hohem Alter war, alayhi salatu wassalam, und das war für ihn kein Grund dafür, es nicht zu machen. Und wir sehen, in diesem hohen Alter trotzdem noch so eine Operation durchführen zu müssen. Das bedeutet also, dass diese Sache ist eine Anordnung Allahs gewesen, eine Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala gewesen. Demjenigen, der die Beschneidung bei anderen durchführt, ist es erlaubt, die Schamteile, die Aura zu sehen. Denn jemand könnte sagen, die Aura darf nur gesehen werden, zum Beispiel von der Ehefrau oder vom Ehemann oder ähnliches. Oder das bei erwachsenen Leuten und bei kleinen Kindern ist natürlich anders. Das ist eine Ausnahme. Ja, deswegen auch ein Arzt, der jemanden behandeln muss, darf die entsprechende Teile des Körpers des behandelten Patienten sehen, weil er eben den behandeln muss. Und hier, das ist ja auch nichts anderes. Ist allerdings jemand alt und die Beschneidung wäre eine große Belastung, so ist sie für ihn keine Pflicht, denn Allah Jalla Jalalu erlegt niemandem etwas auf, was er nicht zu leisten vermag, oder nur mit Mashaqqa, yani mit großer Anstrengung. Ist niemand da, der die Beschneidung durchzuführen weiß, und auch man selbst ist nicht dazu in der Lage, so entfällt diese Pflicht. Sollte jemand nämlich einen solchen Eingriff ohne medizinisches Wissen und unsachgemäß vornehmen, ist er für die Folgen selbst verantwortlich. Das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Das heißt also, wenn jemand eine Operation durchführt oder irgendeinen medizinischen Eingriff vornimmt, ob das eine Einrenkung ist oder eine Beschneidung ist oder eine Hijama ist oder was weiß ich ist, wenn jemand was macht und er ist dafür, hat dafür nicht das nötige Wissen, dann ist er verantwortlich für die Folgen davon. Denn der Prophet alaihissalatu wassalam sagte, man tatabbaba wa lam yu'lam minhu tibbun qabla dhalik fa huwa dhamim. Wer sich medizinisch betätigt, vorher aber gar nicht für sein medizinisches Wissen bekannt war, bürgt. Und das ist auch interessant, wie der Prophet alaihissalatu wassalam hier diese Sache vom Urf abhängig gemacht, das heißt von dem, was gang und gäbe ist. Es ist bekannt, dass die Person so und so ein Mediziner ist, ja, weil er immer mit weißem Kittel rumläuft und im Krankenhaus ist, dann muss ich nicht sein Zeugnis gesehen haben. Das ist bekannt. Er führt Operationen durch, dann weiß man, dass er ein Arzt ist. Aber wenn jemand dafür gar nicht bekannt ist, kommt aus dem heiteren Himmel und sagt, ich kann Beschneidungen durchführen, ich kann das und das machen, dann ist das, wenn er das dann macht, trägt er die Verantwortung dafür. Sollte jemand absichtlich jemandem dadurch Schaden zufügen, gilt dies als Verbrechen. Man hat dafür gerade zu stehen. Und man hat dafür einzustehen. Dann die letzte Frage für heute, inshallah ta'ala, ist der Zeitpunkt der Beschneidung. In der Regel macht, das Wort macht es zu viel, ja. In der Regel wird sie im Kindesalter durchgeführt. Spätestens jedoch, wenn der Junge seine gesetzliche Vollreife erreicht. Das heißt also für uns, die Anordnung Allahs tabaraka ta'ala, richten sich ja noch gar nicht an ein Kleinkind, sondern richten sich erst an einen Menschen, wenn er mindestens, wenn er die Vollreife erreicht hat, islamische Vollreife erreicht hat, also Baligh geworden ist, Baligh. Und was das, wie heißt es, bedeutet, dazu kommen wir noch, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Auf jeden Fall, wenn jemand Baligh ist, dann und er die Beschneidung noch nicht durchgeführt hat an sich selbst oder hat durchführen lassen, dann in diesem Moment richtet sich die Anordnung des Propheten auch an ihn, dass er sich beschneiden lassen soll. Aber vorher nicht. Vorher war es ja kein, war er nicht Baligh. Das ist die eine Sache. Das ist aber der späteste Zeitpunkt. Und deswegen praktisch gesehen, in der islamischen Welt, die Leute machen das schon vorher. Sofern dieser Mensch natürlich nicht erst im Erwachsenenalter den Islam angenommen hat. Aber im Kindesalter wird es durchgeführt. Manche machen das direkt nach der Geburt in manchen islamischen Gebieten und andere machen das erst Jahre später. Das ist unproblematisch, je nachdem natürlich, wie die Ärzte das einschätzen, weil manchmal ist es, helfen ihm die Umstände dabei und manchmal weniger. Durch die Beschneidung setzt man die Anordnung Allahs um und das männliche Geschlecht wird vor Unreinheiten und vor Krankheiten geschützt. Hier wird deutlich, wie man für die Umsetzung der Gebote Allahs schon im Diesseits belohnt wird. Ist es doch erwiesen, dass beschnittene Männer in Bezug auf bestimmte Krankheiten weniger gefährdet sind. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tislima kathira. Inshallah ta'ala machen wir beim nächsten Mal weiter mit dem Thema Ithmid al-Kuhl. Wir wollen euch segnen für eure Anwesenheit und euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.